Урок 8, упражнение 5, страница 149. Geh. Wiederholen Sie mir diese Frage. Ja, ich wiederhole Ihnen die Frage. Antworten Sie mir. Helfen Sie mir. Erklären Sie mir diesen Fehler. Sagen Sie mir vielen Dank.